Am 4. Mai gab es eine Einweihungsfeier der Weisenheim-Grundschule und der Weisenheim-Oberschule Herzo. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche, die Belegschaft und Waisenkinder dieser Schulen, die Bauarbeiter und die Werktätigen der Stadt Herzo teil. Die beiden originellen Schulen in einem schönen Ort an der Küste des Wüstenmeeres, umgeben von der wandschirmförmigen Bergfestung Shuyang, haben das Schulgebäude mit den multifunktionellen Klassenzimmern, wo die IT eingeführt worden ist, den Laboratorien und Praktikumszimmern und das Internat und die Sporthalle. So verfügen sie über ausreichende Bildungs- und Lebensbedingungen für Waisenkinder.